Transparenz für die Ohren. Es ist 21.01 Uhr auf meiner Uhr, es ist möglicherweise sogar eine ähnliche Zeit auf eurer Uhr und das bedeutet, es ist Bundesvorstand-Sprechstundenzeit. Ich begrüße euch alle Bufos, alle Zuhörer, die Aufnahmen laufen, damit sind die Formalien abgedeckt, denke ich, und wir können direkt den Ball zu Sekor weiterspielen, der erstmal von seiner Woche erzählt. Ja, vielen Dank, schönen Abend von mir. Und ich glaube, ich mache das heute mal andersrum. Meine Woche war unglaublich entspannt und ruhig. Ich genieße den Zustand, den ich hier habe und habe relativ wenig Zeit mit Twitter, Facebook und Mailinglisten verbracht. Deswegen würde ich gerne die Geschichte heute einmal andersrum machen und euch fragen, was gab es denn in der letzten Woche so Neues? Vielleicht kriegen wir ja da irgendwie ein Drive hin, der die nicht alles mitbekommen haben, auf den neuesten Stand bringt. Ja gut, dann ich gebe erstmal an Bambam mit seiner früh erfolgten Wortmeldung. Da ich aber nicht davon ausgehe, dass es direkt auf die Frage eingeht, wenn du nicht Prophet bist, nebenberuflich, bitte ich ansonsten natürlich auch alle, sich zu Wort zu melden. Also, Bambam, bitte. Also das ist nur halb prophetisch, weil es begab sich in der vorletzten Woche, glaube ich, dass wir einen Terminkalender gekriegt haben. Den hat unser Yoshi-Bär uns hier irgendwie zusammengebastelt, der jetzt anscheinend auch funktioniert. Der heißt AG-Kalender und den findet ihr unter wiki.piratenpartei.de/termine. Und es begab sich zusätzlich, dass der Pac-Man ein Skript geschrieben hat, das uns hier auf dem Mumble-Server ganz komfortabel, ich glaube einmal pro Stunde, die nächsten Termine einblendet. Finde ich ein super geniales Ding. Und meine Frage an den Bufo dann direkt. Ich hätte erstens furchtbar gerne die Servicegruppen und die Bundesveranstaltungen da noch drin. Ja, ich bin nämlich heute hier reingekommen, war furchtbar enttäuscht, dass mir der Terminkalender nicht angezeigt hat. Heute ist noch Bundes-PR und Bufo-Sprechstunde. Das hätte da definitiv drinstehen sollen. Und natürlich kann man dann bei der Gelegenheit das Ding gleich in Terminkalender oder Mumble-Kalender umtaufen und die Servicegruppen auch noch reinnehmen. Dann hätte man nämlich wirklich mal eine komplette Übersicht und ansonsten ganz tolle Arbeit, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr gerade zuhört. Ganz tolle Sachen. Das funktioniert ja jetzt auch wirklich mit den AGs, falls ihr da mal reingeguckt habt. Und die Frage ist einfach, wollen wir das nicht irgendwie verpflichten machen, dass das unser zentraler Terminkalender ist, so nach dem Prinzip, wenn das da nicht drinsteht, dann findet auch nicht offiziell was statt. Dann hätten wir das nämlich mal festgenagelt und dann hätten wir ein Tool, das auch alle nutzen und das einfach auch den Leuten die Übersicht gibt, die hier neu sind. Ah ja, wann ist was? Ich meine, es ist natürlich unabhängig davon immer noch ein bisschen Chit-Chat in den einzelnen Räumen, Leute, die mal da irgendwie sich unterhalten und so, aber ich hätte es halt furchtbar gerne, wenn wir das jetzt zentralisiert hätten und das Orga-mäßig halt dann noch hingekriegt hätten, dass das einigermaßen verpflichtend ist. Was haltet ihr davon? Also ich finde die Idee grundsätzlich sehr gut. Astrid hat sich so ein bisschen um die Termine für uns gekümmert. Möglicherweise lässt sich das ja irgendwie organisieren, dass wir da eine Schnittstelle hinkriegen, damit unsere Termine da auch noch mit einfließen. Ansonsten, ja klar, warum nicht? Ja, ist eine Aufgabe, aber hört sich lohnenswert an. Ganz was anderes machen wir. Entschuldigung, ich war gerade rausgeflogen. Was wollt ihr noch machen? Unsere Termine mit da rein. Ja, die Bundestermine, klar. Also Dings hier. Sonst hat noch keiner was gesagt, außer dass Deko gesagt hat, das wäre ganz toll. Und Astrid wollte gerade noch ausführen. Also lehn dich zurück und genieße. Um Gottes Willen, ich wollte nicht ausführen. Ich habe schlicht gesagt, das ist eine Aufgabe. Aber die ist durchaus beherrschbar. Bammer, mal ganz was anderes. Du hattest mich doch angesprochen wegen dieser mumble.piratenpartei.de-Geschichte. Ja, cool. Hat sich die IT bei dir gemeldet? Ich habe mich mal bei der IT gemeldet, also bei Pac-Man, aber der wusste jetzt, glaube ich, davon noch nichts zu dem Zeitpunkt. Das ist ja schon eine Weile her. Wieso? Ja, weil ich gerade nachgeguckt habe. Ich habe die Mail nämlich am 17.02. geschickt. Jetzt werde ich mal nachfragen. Du, ich guck noch mal. Ich bin gerade im Urlaub eigentlich. Ja, also ich sitze hier in so einem Hotel irgendwo im Süden und von her. Und das erzählst du mir, wo ich jetzt hier sitze und friere. Richtig, jetzt 20 Grad. Oh, wie soll das? Bambam hat erstmal Rederechtsentzug wegen Gemeinheiten gegenüber dem gesamten Channel. So, wer macht jetzt, ja, wer macht jetzt hier weiter? Wer erzählt denn mal Seko, was die Woche über los war? Ach, kommt schon, ernsthaft? Ich, tatsächlich muss ich sagen, ich war selber eine Woche nicht auf Twitter. Ich wäre auch neugierig, was die letzte Woche so los war. Wir können es doch so machen. Was war der wichtigste Tweet, der... Sag doch was vor. Bitte? Seko, Twitter und wichtig. Das, okay. Das widerspricht sich schon. Twitter ist für Kaffee, Dates ausmachen und alles andere eher nicht, aber vielleicht ja irgendwo eine andere Quelle an Informationen, Mailinglisten, whatever. Wir kommunizieren doch noch, hoffentlich. Aber dann. Du meinst Popcorn-Aggregator? Nee, jetzt mal nicht gleich negativ werden. Ich kann ja mal so einen Dauerbrenner bringen. Dauerbrenner? Ja, Jobcenter-Listen. Nach wie vor, es tut sich eine Menge. Dieses Projekt Jobcenter ist ja schon mal. Da bin ich aber stolz drauf, Pirat zu sein. Wird das jetzt hier irgendwie lustige Sitzung oder wie? Ich habe jetzt mal gemutet, weil zwischenrufen kann ich nicht ab. Bastian, bitte. Jo, also Jobcenter-Listen ist voll im Gange. Wir schaffen das unter Berücksichtigung aller datenschutzrechtlichen Probleme, soweit ich das jetzt überblicken kann. Die Hessen sind fleißig, Rheinland-Pfälzer sind fleißig, hoffentlich kommen noch andere Landesverbände dazu, sodass es Step-by-Step vorangeht. Das ist eine gute Kampagne der Sozialpiraten. Hilft jetzt auch vielleicht ein bisschen so zur BGE-Themenwoche noch so als Backup dazu. Finde ich erstmal schon schöne Fortschritte, so, wenn es mal darum geht, was Positives mitzuteilen. Ja, klingt doch gut. So, Isan hat was. Hi, wunderschönen guten Abend. Ich wollte einfach nur mal daran erinnern, dass am 1. März, also morgen, in der Villa Horion in Düsseldorf um 18 Uhr geht es um das BGE und es wird veranstaltet von den Piraten NRW, von der NRW-Fraktion. Ich setze euch da auch gleich mal einen Link rein von den Piraten NRW, weil ich glaube, das ist wichtig, weil das ist eins unserer Kernthemen, BGE. Sehe ich doch richtig, oder? Würde ich so sehen. Okay, das war's schon. Dankeschön. Prima, danke. Dann Marion hat im Mumble-Chat gerade gemeint, sie könnte was aus Bayern erzählen. Erzähl mal. Ja, wir hatten ja hier den Herrn Söder, den haben wir hier ja öfter. Also das war eben ein Tweet, der eben aus Bayern kam, Bezug nimmt auf seinen Fischessen-Tweet, den er da einfach irgendwo zusammenharmlos gebracht hat. Darauf haben wir mit einer Watschen geantwortet. Okay, also alles wie in Bayern üblich quasi. Absolut. Sehr schön. So, also Franke. Ich kann mich noch erinnern an an die Pressemitteilung aus dem Saarland zum Thema ein ganzes Dorf wurde komplett verfreifunkt. Das weiß ich auch noch. Das ist mir jetzt in Erinnerung geblieben noch vom Team Polgef am Dienstag. Ansonsten, meine Woche war tatsächlich irgendwie, ich mache im Moment eher Themenarbeit, deswegen habe ich nichts irgendwie von der Bundesebene groß mitbekommen. Geoffrey, wenn du möchtest, kann ich genau dazu noch was sagen. Wenn es Seko interessiert, sehr gerne. Wir machen ja gerade die Info für ihn. Ja, könnte ihn interessieren. Also tatsächlich hat auf diese Pressemeldung, die dann doch schon eine Zeit lang zurückliegt, plus-minus reagiert, hat bei mir, beziehungsweise bei Jörg und mir auf der gemeinsamen ZipGate-Nummer angerufen, hat dann mit mir telefoniert und hat gemeint, sie wollen darüber einen deutschlandweiten Bericht machen über Freifunker und natürlich habe ich die piratigen Freifunker genannt als Ansprechpartner. Es kann also sein, dass verschiedene, zum Beispiel Kalle in Gauting oder halt auch die Gemeinde Arnsberg über Lukas Lammler und so weiter, dann auch nochmal angesprochen werden und damit involviert werden. Und vielleicht gibt es dann tatsächlich auch einen Videobeitrag bei Plus Minus. Cool. Nice. Sehr schön. Mehr positive Berichte und Erfahrungen und Ereignisse. So macht es Spaß. Oh, dann lass mich kurz noch einen negativen abhaken. Wortmeldung. Ja, gut. Wortmeldung. Also es gibt hier eine Servicegruppe innerparteiliche Bildung, ja, und ich glaube, der Holger Burbach ist dafür zuständig. Ich bin da auch öfter mal zugegen. Es ist allerdings so, dass die ziemlich ja, verarmt ist. Ich finde das seltsam. Wir sind die Partei des digitalen Wandels, des Informationszeitalters und so weiter. Und an Bildung hat aber irgendwie keiner Interesse. So, und das geht nicht. Ne? So, und wenn ihr genau wie ich seid und Bildung als ein verdammt hohes Gut betrachtet und das auch gerne ein wenig verbreiten würdet, Anregungen habt und so weiter, kommt doch mal in den Servicegruppen-Termin rein. Wir würden gerne wieder ein paar mehr Leute haben, die hier auch ein wenig durch die Lande ziehen und eventuell ein wenig Bildung verbreiten und so. Denke, da spreche ich auch für den Holger Burbach. Und ja, es wäre schön, wenn da wieder ein paar Leute aufkreuzen würden, weil, Entschuldigung, aber das ist so eins unserer zentralen Assets irgendwie, ist unsere Bildung. Ich denke, das geht uns allen irgendwie so. Und komisch, dass sich da keiner drum kümmert. Es wäre schön, wenn da Leute aufkreuzen würden, wenn wir mal zusammen was reisen würden auf Deutsch. Ja? Und es wäre natürlich auch schön, wenn wir die Servicegruppen-Termine im Terminkalender hätten, so dass ihr dann sehen könnt, wann dieses, wann diese Termine sind. Gut, aber der Weg dahin geht ja gerade, oder? Dahin geht's gerade, ja. Sehr schön. Klingt doch gut. Wenn jetzt du noch den nächsten Termin? Ja, das weiß ich, müsste ich jetzt in die Mailingliste gucken und ich habe gerade geschaut, ich wollte der Esmeralda auch sagen, ob ich eine E-Mail von der IT habe. Die lassen mich hier nicht rein, aus irgendwie IT-Security-Gründen, weil ich gerade im Süden bin und eine komische IP habe. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, ich glaub, können Mittwochs. Können wir dann ja mal irgendwann, wenn du wieder da bist. Jo, und dann werde ich jetzt mal über das Buffet herfallen und mich dann verabschieden. Ciao. Viel Spaß. Ich glaube, das garantiert dir eine komplette New für diese komplette nächste Sitzung, die Aussage gerade. So, dann glaube ich, oder ich meine andersrum, ist deine Neugier gestillt, Sekor? Wenn jetzt nicht jemand aufspringt und sagt, hey, Moment, da war noch was Wichtiges, dann ja. Okay, perfekt. So, wen haben wir denn noch da? Astrid ist noch da, ansonsten sehe ich gerade niemanden vom Bufo im Kanal. Astrid, kannst du noch was nachtragen? Nee, ich habe jetzt eigentlich nur so den Nach-BPT-Krams gehabt. War jetzt nicht großartig. Also ich habe jetzt diese Ausschreibung für die Programmkommission gemacht und hänge momentan so ein bisschen über den Bio-Geschichten. Und ansonsten mache ich im Moment nicht unmäßig viel. Das Wochenende habe ich mir freigenommen. Okay, das heißt aber, ich mache mal kurz eine Nachfrage. Ich hatte das ja letzte Woche schon angesprochen, direkt nach dem BPT, die Umsetzung und besonders der Bio läuft, kurz gesagt. Ja, also, Entschuldigung, ich habe den Mund voll Gummibärchen. Ich habe Gummibärchen geschenkt gekriegt. Es ist so, ich habe jetzt bei den Schweizern erstmal nachgefragt, weil die ja im Prinzip mit dem S-Cup das momentan auf den Weg bringen. Die sind auch ganz feste unterwegs. Ich habe jetzt in der letzten Bundesvorstandssitzung auch ein paar Links mit ins Protokoll gepastet für Leute, die es interessiert. Moira hat mir am Telefon gesagt, so ungefähr 2 Monate wird es noch dauern, bis das Ding soweit steht. Und ich werde mich dann jetzt auch demnächst darum kümmern, dass wir ein paar Testzugänge kriegen und uns das mal angucken können, dass wir einfach mal drauf schauen können, wie das Ding jetzt so aufgebaut ist und läuft. Aber ich nehme mal an, dass das dann auch funktionieren wird mit der Entscheidsordnung, die wir beschlossen haben auf dem BPT. Denn wenn der Mensch, der das programmiert, diese Entscheidsordnung beantragt, beziehungsweise ja beantragt, dann gehe ich davon aus, dass er nichts beantragen wird, was mit seinem mit seinen Sachen nicht technisch lösbar ist, denke ich mir mal. Sehr gut. Gibt es weitere Fragen, Nachfragen zu dem Thema oder irgendwelche anderen Fragen? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Piratus hat eine Wortmeldung. Ja, übrigens, Piratos macht das hier mit einem guten Beispiel. Seid so lieb und schreibt mir Wortmeldungen in den Chat. Bei sonst bis 60 Leuten im Kanal wird das unter Umständen irgendwann chaotisch. Kann ich? Ich gehe mal davon aus. Meine Frage geht an Sekor. Ich wollte eigentlich letzte Woche schon stellen, da warst du ja nicht da. Du hast ja vor dem BPT groß diese Lime-Survey-Umfrage als Mitbestimmung tituliert und sie sozusagen so auch promotet. Jetzt habe ich festgestellt, dass auf dem BPT diese Mitbestimmung eigentlich gar nicht richtig stattgefunden hat, dass sie eigentlich nur bei denen stattgefunden haben, die diese Umfrage sozusagen für sich nutzen konnten, weil sie da vielleicht gute Ergebnisse hatten und einige haben das ja genutzt in ihrem in ihrem Marketing für ihre Anträge, du ja auch. Und bei anderen ist es überhaupt total unter den Tisch gefallen, die Ergebnisse, die da stattgefunden haben. Sie wurden auch nicht von der Versammlungsleitung irgendwie regelmäßig veröffentlicht und dann zum Teil auch nur auf Nachfrage. Ist das das, was du dir so unter Mitbestimmung vorstellst, oder siehst du da noch Verbesserungsbedarf, und warum ist das so schiefgelaufen? Dir ist schon klar, dass die Frage kurz davor ist, von mir einfach ignoriert zu werden, wenn du sie so formulierst. Ja, Applaus. Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass es nicht so gelaufen ist, wie ich mir das im Vorfeld vorgestellt habe. Aber ich kann mich dunkel daran erinnern, dass du vorher schon gemeckert und gemault hast, weil es kacke ist, was wir da machen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es eine gute Idee war. Die Umsetzung war mäßig. Das hat nicht wirklich sauber funktioniert. Das lag daran, dass wir auch zu kurz davor waren mit der ganzen Aktion. Insgesamt bin ich nach wie vor der Meinung, dass es richtig ist, unsere Mitglieder nach ihrer Meinung zu fragen. Und wer das für kacke und für dumm hält, naja, der sieht das halt anders. Das ist mir dann aber am Ende letztendlich auch egal. Ich werde versuchen, das nächste Mal nochmal zu machen. Ich werde versuchen, das nächste Mal sauberer mit mehr Vorlauf aufzusetzen und der Versammlungsleitung dann auch mehr Möglichkeiten zu geben, auf die Ergebnisse entsprechend zuzugreifen, damit es einfach ein bisschen besser läuft, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass es eine gute Möglichkeit ist. Sollten wir bis dahin ein anderes Tool haben, etwas Besseres, also dann benutzen etwas Besseres. Wenn wir nichts Besseres haben, werde ich das benutzen. Werkzeuge sind dazu da, um verwendet zu werden. Da habe ich eine Nachfrage. Ja. Wie wir ja gehört haben, ist diese Umfrage an alle verschickt worden und nicht an Stimmberechtigte ausschließlich. Ist das dann wieder so beabsichtigt? Weil ich persönlich der Meinung bin, dass dann das doch sehr stark verfälscht, weil alle Fragen und nur die Stimmberechtigten auf dem Parteitag stimmen ab, dürfte nicht unbedingt die gleiche Schnittmenge sein. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Das hängt vielleicht auch davon ab, wann der nächste Bundesparteitag dann stattfindet. Wir hatten jetzt im Januar ja das Problem, oder wir hätten im Januar, wenn wir das mit mehr Vorlauf gemacht hätten, das Problem gehabt, dass sich die Stimmberechtigungen der Einzelnen ja noch verändern bis zum BPT. Es wäre also nach meinem Dafürhalten auch nicht so ganz fair gewesen zu sagen, die irgendwie 4 Wochen vorher noch nicht bezahlt haben, die dürfen an der Umfrage nicht teilnehmen. Es gibt bei einer Umfrage dann ja keine Möglichkeit mehr, noch den Beitrag wie beim BPT bei der Akkreditierung zu bezahlen. Also das ist dann tatsächlich ein Punkt, über den wir uns nochmal in Ruhe unterhalten müssen. Insgesamt bleibe ich aber schon eher davon überzeugt, dass es richtig ist, alle Mitglieder zu fragen. Stimmberechtigt letztendlich am Bundesparteitag sind die, die ihren Beitrag bezahlt haben und vor Ort sind. Das ist einfach in unserer Partei so. Bei einer Umfrage glaube ich aber, dass es wichtiger ist, möglichst viele Leute mitzunehmen. Und wenn der eine oder andere sagt, hey, die tun ja was, da lohnt es sich ja doch eben den Beitrag zu bezahlen oder zum BPT zu fahren, dann ist da mehr gewonnen, als wenn mich ein paar Leute ausschließe, nur weil ich glaube, dass mir deren Meinung eher weniger gefällt. Sie sind Mitglieder, sie haben irgendwann mal ihren Antrag ausgefüllt und unterschrieben, haben sich in diese Partei eingebracht und ich würde sie da jetzt nicht. Also ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, sie auszuschließen. Aber wie gesagt, bis dahin wird noch die eine oder andere Diskussion zu führen sein. So, dann Right of Parley hat eine Wortmeldung. Ja, es wundert mich, dass sich so an dieser Umfrage festgehalten wird. Es muss doch eigentlich jedem klar sein, dass das sozusagen irgendwie ein Schlaglicht ist, nur um die Mitglieder, also alle, die sozusagen einmal diesen Antrag ausgefüllt haben, zu motivieren, eventuell mal nach ihrer Meinung zu fragen, dass das Ding überhaupt ansonsten letztendlich belanglos ist. Da keinerlei Diskussion da stattfindet, die Leute, die am stillen Kämmerchen sitzen, da irgendwelche Knöpfe drücken, das ist doch nicht vergleichbar mit dem, was aus dem Bundesparteitag an Kommunikation dann doch noch vielleicht vor, hinter, währenddessen stattfindet und dann am Mikrofon pro und contra. Also deshalb dieser Umfrage irgendwie so, ja, und wenn das und das rauskommt, dann fördert das meinen Antrag, und wenn das und das rauskommt, dann schadet das meinem Antrag. Das ist doch irgendwie ziemlich, wie soll ich sagen, ein seltsames Menschenbild, wenn man auf der anderen Seite immer so Sachen plakatiert wie denk selbst und traue kein Plakat, so finde ich schon echt seltsam hier an mancher Stelle. Ja, Moment. Aber jetzt widersprichst du dir gerade ein Stück weit selbst, wenn du sagst, es ist ja nicht vergleichbar, wenn die Leute im stillen Kämmerchen sich selber Gedanken zu den Anträgen machen und dann abstimmen, verglichen mit der Stimmung auf einem Bundesparteitag, wo noch eine Diskussion stattfindet, wo Meinungen sich verändern können. Also Denk selbst ist ja dann doch eher im stillen Kämmerchen und nicht auf dem Parteitag. Aber ich weiß, was du meinst. Und deswegen, grundsätzlich hast du schon recht, es ist ein Unterschied, ob ich auf einem Bundesparteitag bin, dort eine Diskussion verfolge und am Ende einer Diskussion mir eine Meinung bilde, oder ob ich eben alleine zu Hause sitze, den Text überfliege und sage, ja, das klingt gut, oder, ah, nee, das klingt blöd. Und dann entsprechend meine Häkchen setze. Das ist natürlich ein Punkt und demzufolge so eine Umfrage auch nicht als absolutes Kriterium nehmen. Aber wenn zu einem Antrag irgendwie 90% der Mitglieder Ja sagen, dann glaube ich, da schon ein Stück weit der Schwarmintelligenz zutrauen zu können und sagen zu können, ja, da muss es doch so den einen oder anderen validen Punkt in dem Antrag geben, genauso wenn es andersrum ist. Was ich aber, Moment, ich bin gleich fertig, dann kannst du auch nochmal, können wir gerne noch weiter diskutieren. Was ich aber inzwischen als Notwendigkeit erachte und beim nächsten Mal auch definitiv versuchen würde, anders zu organisieren, ist, dass die Umfrage im Zusammenspiel mit beispielsweise Mumble-Runden verschickt und koordiniert wird, sodass es tatsächlich so ist, dass die Leute, die sich detaillierter dafür interessieren, auch die Möglichkeit haben, sich in einer entsprechenden Mumble-Diskussion die Argumente pro und contra anzuhören. Also, dass wir quasi das gesamte Geschehen eines Bundesparteitags so ein Stück weit im Vorfeld ausführen oder durchführen. Und auf die Art und Weise den Leuten eben auch die Möglichkeit geben, ihre Meinung mit mehr Argumenten als eben nur dem Antragstext und einer möglichen Begründung unterlegt zu fällen. Also ich glaube, das können wir definitiv besser machen. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja, worauf ich nochmal kurz eingehen wollte, war, dass du gesagt hast, ja, wenn ich dann 90% im Vorfeld schon an so einer Umfrage bekomme, dann wird das doch irgendwie valide sein. Ich behaupte mal, wenn die 90% dann kommen, dann würden die aber so oder so auf den Bundesparteitag auch kommen. Weil wenn man das sozusagen einfach als Maßstab nimmt, wie valide ist so ein Antrag, dann brauchst du es dafür nicht. Und was ich mir viel mehr wünschen würde, muss man sich in den Zweifelsfall auch selber in die Nase packen. Mittlerweile geht das vielleicht auch wieder, weil die Anträge einfach weniger geworden sind, dass man sozusagen auf den unteren Ebenen, in Anführungsstrichen, auf Kreisverband und sonstigen Ebenen, dass man da einfach entsprechende Treffen nutzt im Vorfeld, um da in dieser Gruppe auch schon Argumente pro und contra auszutauschen. Denn das fände ich auch eine ziemlich sinnvolle Vorbereitung. Mumble-Runden sind auch sicher gut, sollten wir auch nach wie vor machen. Das hat sich, denke ich, auch bewährt. Aber wie gesagt, haben wir diesmal auch verpennt irgendwie hier in Kassel. Aber entsprechend so eigene Sachen auf die Beine zu stellen, zusammen mit Trommel zusammen und sagt, so, jetzt gucken wir uns die Dinger mal zusammen an und wegen mal, denke ich mal, das auch nicht verkehrt. Ich kann mich daran erinnern, vor Bingen und auch vor den ersten LPTs 2010, haben wir tatsächlich uns in Diskussionsrunden hier halt in Regensburg, weil das bei mir am nächsten ist, getroffen und haben über Anträge diskutiert und haben uns überlegt, wie wir einzelne Anträge am Parteitag dann eben auch abstimmen werden. Das ist etwas, was es damals gab, was sich aber inzwischen doch schon seit einer ganzen Zeit eben nicht mehr mitbekommen habe, dass das noch durchgeführt wird. Und das ist schon ein Verlust, da gebe ich dir recht. So, wer hat Fragen? Bin ich der Einzige, der nicht ins Wiki kommt? Nee, ich komme auch nicht rein. Wiki ist keine Ahnung. Nimm den Mirror. Bundesvorstand, hast du noch Fragen an die Basis, von der Woche abgesehen? Nö, diesmal nicht, aber für nächstes Mal. Ich weiß, wie man Spannungsbogen aufbaut. Nein, ich habe tatsächlich eine Frage, aber dazu muss ich mir erstmal ein paar Gedanken zu den Optionen machen und vielleicht diskutieren wir das dann nächsten Montag. Also für heute erstmal nicht. Okay, ich gebe zu, du hast es in den Spannungsbogen. Ich bin versucht nachzufragen, aber gut, okay. Sonst noch jemand? Irgendwie, irgendwas? Kommt schon. Ja, hallo, ich hätte da was. Ja? Meine allgemeine Frage zur Parteienfinanzierung. Schönen Dank für die Mail, die jetzt gerade rumgegangen ist mit Spendenaufruf. Aber ich finde, das Thema Parteienfinanzierung, ungerechte Parteienfinanzierung ist ja nach wie vor heiß. Und ich wollte mal fragen, ob ihr als Vorstand da die Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht auf dem Schirm habt oder ob ihr da vielleicht sogar anstrebt, nochmal selber etwas in der Sache nachzulegen, gegen die Parteienfinanzierung zu klagen. Jein, also Lothar hat etwas in dem Zusammenhang erzählt, als ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Ich weiß aber im Augenblick keine Details. Ich weiß, dass er das auf dem Schirm hat. Er ist da sehr akribisch hinterher und versucht da auch wirklich alle Infos zusammenzuhalten, um von nichts zu überrascht zu werden. Das hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert. Aber ob wir da was Eigenes in der Sache produzieren, glaube ich eher im Augenblick nicht. Dazu fehlen uns die Ressourcen. Insgesamt ist die Situation allerdings wenig befriedigend. Die Mail, die du gerade erwähnt hast, war einfach nur, um den Gerüchten, die auf Twitter und Facebook und auf Mailinglisten ihre Wege gesucht haben, wir seien pleite und das Schiff ginge unter und ähnlichen Käse, einfach ein bisschen klar zu rücken. Wir sind nicht pleite. Es tut uns nur weh, dass wir einen großen Teil der dafür vorgesehenen Rücklagen auch tatsächlich zurückbezahlen müssen. Aber wir wussten, dass das passieren kann und haben die Gelder dementsprechend auch explizit genau dafür zurückgelegt. Also alles im grünen Bereich, wenn auch nicht besonders erfreulich. Okay, vielen Dank. Gerne. Nachfrage dazu? Michael, ja. Wenn du gerade erwähnst, dass für Klagen die finanziellen Ressourcen fehlen, habt ihr euch schon einmal an andere kleinen Parteien, wie zum Beispiel ÖDP oder Tierschutzpartei, gewandt, ja in sehr ähnlichen Situationen stecken und dass man sich da einfach das Prozesskostenrisiko teilt, insbesondere auch deswegen, weil die ÖDP, die kenne ich jetzt da wegen früherer Parteimitgliedschaft, doch immer mal wieder Erfolg hatte mit Klagen vom Bundesverfassungsgericht und da auch entsprechende Anwälte an der Hand hat, die sowas auch erfolgsversprechend angehen können. Nein, soweit ich weiß nicht, aber das ist ein guter Punkt. Ich werde Lothar explizit deswegen mal die nächsten Tage anrufen und klären, was er davon hält, weil es durchaus ein interessanter Ansatz scheint, um etwas an der Situation zu verändern. Also ich glaube nicht, dass da schon etwas passiert ist, aber ja. So, noch was? Darf ich noch kurz was, noch mal was erwähnen? Natürlich, warum nicht? Im Moment klaust du hier niemandem Redezeit. Danke. Ich wollte eine Geschichte erwähnen, über die ich gestern gestolpert bin. Da geht es um eine Schweizer Piratin. Ich weiß nicht, ob einige haben das sicher schon mitbekommen. Die hat in einem Blog jetzt geschrieben, was ihr passiert ist. Sie ist vor einiger Zeit unter Drogen gesetzt worden und dann vergewaltigt worden von anderen Politikern anderer Parteien. Das wurde verschleppt und jedenfalls das Verfahren eingestellt. Ich wollte eigentlich ganz gern nur mal auf diesen Blog aufmerksam machen und euch den ans Herz legen, weil ich der Meinung bin, wir Piraten müssen zusammenhalten und überhaupt in dieser Hinsicht, wir Menschen müssen zusammenhalten, weil so geht's nicht. Danke. Ja, genau. Ich sehe gerade, du hast den Link geschickt, sonst hätte ich es gemacht. Nachfrage an den Bundesvorstand. Wäre das ein Thema für eine Pressemitteilung? Ich befürchte nicht, weil wir damit hier keinen Nachrichtenwert generieren. Und eine Pressemitteilung zu nutzen, um sich zu positionieren, halte ich für wenig hilfreich. Also nö, eher nicht. Zur Themenwoche BGE habt ihr gerade schon was gesagt? Fragezeichen. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Yes. Frage an die Runde. Wer macht denn da alles vor Ort irgendwelche Aktionen? Würde mich mal interessieren. Ich bin Erster. Regensburg am Wochenende. Ernst? Wenn du was sagen willst, hören wir dich nicht. Klaus? Hat eine Wortmeldung? Ja, ich wollte was auf die Frage zum BGE-Themenwoche antworten. Also Erfurt, Thüringer. Wir machen nächsten Freitag einen groß angekündigten Thema. Stammtisch, wo wir auch Leute eingeladen haben, wo Vorträge gegeben werden und am Samstag dann zur Themenwoche auch ein Informationsstand. Wortmeldung? Moment, Olaf, dann Ernst nochmal, dann genau, so rum. Wir haben in Rosenheim diese Woche einen programmatischen Stammtisch, wo wir sowohl die Logfiles als auch die Flyer dabei haben und über das BGE sprechen. In der nächsten Woche haben wir einen Stammtisch dann in Kolbermoor, da geht es um TTIP und ums BGE. Ja, wir haben in Schwerte, das ist ein Vorort von Dortmund sozusagen, am 3.3. einen Vortrag von einer Grundeinkommensinitiative, die da mit uns zusammenarbeitet. Ansonsten müsste ich jetzt selber mal gucken, aber als ich das letzte Mal geschaut habe, glaube ich, waren mindestens 25 Events im Dingens drin, im Wiki, das jetzt ja leider gerade nicht zur Verfügung steht. So, ruhig. Ich genieße einfach mal die Stille. Die Veranstaltung in Düsseldorf morgen in der Villa Hurion ist ja eben schon genannt worden. Da werden wir morgen auch hingehen, da machen wir eventuell einen Blogbeitrag hinterher. Es tut sich also auf jeden Fall ein bisschen was. Was haltet ihr von Donald Trump? Jetzt haben wir gerade eine Wortmeldung, da stelle ich doch gerade glatt den Bundesvorsitzenden zurück. Christoph. Och, mach ruhig erst den Buffer. Ja, was gut, das war ja auch eine Frage von Seko, deswegen, was haltet ihr von Donald Trump? Der braucht ein neues Toupet. Ich glaube, das ist unser kleinstes Problem. Der kann Online-Marketing besser als wir anscheinend. Der hat mit seiner Masche in den USA Erfolg. Verdammt viel Kohle. Also unter den republikanischen Bewerbern ist er der vernünftigste. Ja, das ist jetzt kein. Also wenn man so die US-Wahlkämpfe verfolgt hat in den letzten Jahren, das ist da immer so. Idiocracy! Ich kann da Josef Joff zitieren, der es ganz schön auf den Punkt gebracht hat. Es könnte ja sein, dass der tatsächlich gewählt wird und dann bei der Amtseinführung sagt, ach Kinder, vergesst den ganzen Scheiß, den ich da erzählt habe, es war nur Theater. Ich bin doch für euch alle ein Präsident. Und dann gibt's ja auch so einen Brigadegeneral AD, der gerade sehr laut über Befehlsverweigerung nachdenkt. Also insofern glaubt die Amerikaner regeln das schon selbst. Ich glaube ja selber auch, dass das so laufen wird. Also aus meiner Perspektive ist es so, dass ich mir über Trump zu keinem Zeitpunkt jemals Sorgen gemacht habe. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er ultimativ die Vorwahl nicht gewinnen wird, weil ihn die Republikanische Partei selbst nicht wirklich will, weil die genau wissen, was sie sich da für ein Ei ins Nest legen. Und zweitens haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass die Wahlkämpfe der letzten, ich denke, mindestens zwei Amtsperioden entschieden wurden, besonders durch Stimmen von Hispanics und Frauen und Wechselwählern in der Mitte, die natürlicherweise bei einem Zwei-Parteien-System den Ausschlag geben und nicht die Stammwähler und die Leute auf der extremen rechten Seite. Und das bedeutet, wenn man einen Präsidentschaftskandidaten aufstellt, der gerade diese beiden Gruppen tatsächlich einfach anpisst, wo immer er kann, rechne ich einfach rein schon von der Empirie her nicht mit einem Wahlsieg. Deswegen, ich sehe Donald Trump tiefenentspannt. Ich halte es für äußerst unwahrscheinlich, ja, von Zahlen her, dass er durchkommen wird. Geoffrey, das ist doch langweilig. Jetzt mach dir lieber mal Gedanken, jetzt der würde wirklich gewählt werden. Wie du dann damit umgehst. Wenn du einfach sagst, ja, der wird eh nicht gewählt, komm, kannst einen Haken dran machen. Wie gesagt, das ist ja langweilig. Mal dir das mal aus, der wird gewählt und wie gehst du damit um? Nee, du, für sowas spiele ich postapokalyptische Shooter und abgesehen davon hat Klaus eine Wortmeldung. Ja, über so Wortmeldung, ein halber Antrag. Frage war ja vielleicht gut gemeint, aber ich denke, wir sollten unsere Zeit nicht verschwenden, um über Donald Trump zu diskutieren. Jetzt in dem Vorfeld, das macht keinen Sinn. Das bringt dem auch wieder nur Aufmerksamkeit und wir verschwenden Zeit. Gehen lieber zu wichtigen Themen, die uns bewegen und die mir vorwärts bringen sollte. Ja, nein. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, das ist zu kurz gegriffen. Ich glaube, dass die US-Wahlen einen sehr, sehr großen Einfluss auf die gesamte Welt und damit auch auf uns haben. Es ist mit Sicherheit ein guter Gedanke, sich zumindest damit zu beschäftigen, was rauskommen kann. Ich weiß, wir können es nicht verändern, wir haben keinen Einfluss drauf oder ja, keinen Nennenswert, zumindest die meisten. Aber so ganz blauäugig, das kann uns wurscht sein, würde ich es nicht sehen, weil ich meine, der ist immerhin dann Oberbefehlshaber der größten Streitkräfte. Die Amerikaner haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass sie Krieg führen, wenn es um Öl, um Ideologie oder um sonst irgendeinen Scheiß geht. Und demzufolge macht mich das schon etwas, es beunruhigt mich so ein kleines bisschen. Aber wir müssen nicht drüber diskutieren. Das war jetzt nur so eine Frage, die mir kam, weil halt in meiner Timeline ein entsprechender Tweet aufgetaucht ist. Wenn ihr über was anderes reden wollt, gerne auch. Jetzt bist du selber schuld, weil ich glaube, ich habe hier gerade irgendwie 6 Wortmeldungen im Chat. Die arbeiten wir jetzt auch durch. So. Sauerei, sowas hier. Also, ich guck mal kurz die Reihenfolge. Klaus nochmal, dann haben wir Ysan, dann haben wir nochmal Klaus, dann haben wir Olaf, dann haben wir Bastian, dann Perplex, dann PR. Meine Güte, so, Klaus, ich nehme an, das ist eine Wortmeldung, oder? Ja, ist eine Wortmeldung, die war nur kurz auf Stefan, die ist mir dann eingefallen. Stefan, das beste Beispiel hat doch jetzt am letzten Wochenende gestern die Schweiz geliefert, ne? Über die Ablehnung durch die Volksabstimmung, der schnelle Abschiebung und das Ganze. Da ist groß kein Tamtam bei uns drum gemacht worden. Das wäre für uns eigentlich genauso bewegend, hätten wir eigentlich genauso ranziehen können. Haben aber kein Tamtam gemacht und die Schweizer haben entschieden. Und ich denke, alle können mit dem Ergebnis zufrieden sein. Und es war sehr eindeutig. Deshalb nicht hochpushen, laufen lassen und dann, wir können reagieren, wenn es eventuell so weit kommen sollte. Und ich denke auch, der gute Trump wird die Vorwahl nicht mal überstehen. Okay, dein Wort in Gottes Ohr. So, dann Ysan. Bei mir geht's ganz schnell. Ich wollte nur einen Link reinposten. Da gibt's einen John Oliver bei HBO. Und der hat letzte Woche den Trump ein bisschen auseinandergenommen. Recht satirisch, aber eigentlich auch ein klein bisschen informativ. Vielleicht interessiert es euch ja. Ich poste das mal eben, okay? Das kann ich allgemein sehr empfehlen. Ich habe die diesmalige Episode noch nicht geguckt, aber John Oliver ist allgemein sehr empfehlenswert. So, dann Olaf zum Thema. Ja, ich finde solche Spekulationen durchaus reizvoll. Insofern Frage an Stefan, welche Auswirkungen vermutest du denn bei einem Präsidenten Donald Trump auf, sagen wir mal, Assange, Snowden und die NSA? Oh, das ist eine gute Frage. Nicht, dass ich jetzt sagen wollte, du stellst sonst keine guten Fragen, aber das ist ein Aspekt, über den ich mir bislang noch keine Gedanken gemacht habe. Ich glaube, dass er als Präsident ähnlich agieren wird wie jetzt im Wahlkampf. Er ist einer der markigen Worte und Bush hat einmal gesagt, falls ein Amerikaner vor den Europäischen Gerichtshof, nee, vor in Den Haag vor Gericht stehen würde, dann würde er notfalls Truppen schicken, um ihn zu befreien. Ich glaube, dass Bush das getan hätte, wenn es wirklich dazu gekommen wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass Trump da noch eine Nummer grob schlechtiger und weniger feinfühlig ist. Dem traue ich in dem Zusammenhang alles zu. Das heißt, falls ihm jemand erklärt, dass Snowden nach wie vor eine große Gefahr ist oder Assange unbedingt verurteilt werden muss, könnte es durchaus sein, dass er da noch mehr Möglichkeiten ausschöpft, um derer habhaft zu werden. Und ich glaube, dass das der Welt insgesamt nicht gut tun würde. Aber was ich auf jeden Fall erwarte, ist, sollte der Präsident werden, dass die Beziehungen der USA zu relativ vielen Ländern deutlich abkühlen. Ich glaube, dass da Obama bei allen Fehlern, die er gemacht hat, zumindest jemand war, der den anderen Staaten die Möglichkeit gegeben hat, da Beziehungen aufrechtzuerhalten oder auszubauen. Unter Trump beispielsweise hätte es die Annäherung an Kuba meines Erachtens sicherlich nicht gegeben. Und das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen. Danke. Gut, dann jetzt rückt die Wortmeldung nach oben. Bastian? Jo, also erstmal finde ich das viel besser, mal über so ein Thema zu sprechen, auch in so einer Sprechstunde, als irgendwie verkrampft über Scheintränen zu reden, nicht darüber zu reden, nach dem Motto, so Streisand ist Blödsinn, weil wir haben ja hier keine große Öffentlichkeit und ich schreibe ja auch nicht ständig die Medien mit, was hier besprochen wird. Also wir tun da nichts Böses, wenn man sich mal über so ein Thema unterhalten tut. Ja, das glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, Befehlsverweigerung, das wird wahrscheinlich da schon ein Problem werden für die Amerikaner. Was aber viel schlimmer ist, also auch nochmal zu dem Thema hier Assange. Wenn Trump Präsident ist, dann interessiert ihn überhaupt gar nicht, dass der da irgendwo in einer Botschaft sitzt. Der schickt da ein Kommando hin und holt den sich. Und damit ist gut, da können die Engländer oder wer auch immer protestieren, wie immer auch wollen. Aber viel wichtiger ist, und das ist, glaube ich, der Kernpunkt, man muss sich schon mal kritisch auseinandersetzen, welche Auswirkungen Politikwechsel, politische Einflüsse der USA auf die Weltpolitik haben. Das ist, wir sind ja westlich ein bisschen geprägt Und natürlich waren da immer für uns die USA die Guten, die Russen oder die Sowjetunion, ich bin ja ein bisschen älter, immer die ganz Bösen. Jetzt sehen wir ein ganz perfides Spiel der Weltmächte mit dem Handelspaket Flüchtlinge und sehen ja eigentlich auch, wie hilflos wir sind. Und es ist schon allemal auch der Piratenpartei zuzumuten, dass sich da mal ein bisschen miteinander darüber auseinandersetzt. Also was finden wir denn eigentlich bedrohlicher und wo kommen die Bedrohungen überhaupt her? Wie werden Konflikte oder wie entstehen Konflikte? Und was können wir tun, um Konflikte rechtzeitig so zu erkennen und zu steuern, dass sie sich nicht ausweiten? Das sollten wir schon mal tun und insofern ist es ein guter Anschluss, überhaupt mal drüber zu reden. Danke. So, die nächste Wortmeldung. Perplex, glaube ich, hatte eine, oder? So ist es. Ich stimme meinem unmittelbaren Vorredner dahingehend zu, dass das nicht ganz unbedeutend für uns ist, wie die amerikanische Politik so ausfällt. Ich würde das aber nicht an der Person festmachen, weil so in den gefühlten letzten 2 Jahren gab es in den amerikanischen Leitmedien teilweise interaktive Visualisierungen, wer denn eigentlich die Parteien finanziert. Das war viel aufschlussreicher. Das ist ein gigantisches Geschacher teilweise des alten Geldadels, dann irgendwelcher Firmen, welche Marionette sie denn jetzt aufs Spielfeld bringen. Wer das jetzt ist, das ist egal. So, die nächste Wortmeldung, genau, Peer. Wenn denn der Wahlkampf in den USA so wichtig für uns ist, wie ist dann die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Piraten, die es ja an unterschiedlichen Stellen durchaus gibt, in den letzten Monaten gelaufen? Läuft da irgendwas? Gibt es da einen Kontakt? Gute Frage, Bastian, was meinst du? Ja, da gibt es Kontakte, nur muss man wissen, dass es die amerikanischen Piraten nicht gibt. Es gibt nicht wirklich eine amerikanische Piratenpartei, leider. Das sind versprengte Gruppen, die teilweise lokal schon sehr erfolgreich sind. Also immer unser Maßstab, ne? Da gibt es Kontakte. Aber dass man jetzt sagen könnte, dass wir jetzt irgendwie auf den Wahlkampf so ein bisschen zentralisiert, liebe amerikanischen Piraten, was sagt ihr dazu? Das gibt's leider nicht. Ich bedauere das unendlich. Wir suchen auch dann Attaché dafür, für die amerikanischen Piraten. Das Attaché-System ist ja bei uns, es hapert ein bisschen. Da müssen wir auch noch ein bisschen Hilfe vom Bundesvorstand bekommen. Aber das will ich jetzt nicht hier als maßgeblich ansehen. Aber da könnten wir mehr tun, da gebe ich dir vollkommen recht. An uns soll es nicht prinzipiell liegen. Die Kontakte gibt es aber. Und wenn jemand Kontakte sucht, der kann sich dann gerne an die IK wenden oder mich wenden. Ich vermittle die dann sehr gerne. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, die nächste Wortmeldung ist von Christoph. Habe ich dich vorher früher übersehen? Falls ja, tut mir das sehr leid. Das habe ich dann unabsichtlich gemacht. Passt schon. Ich würde gerne den Bogen wieder etwas zurückspannen, weil wir haben in Kürze auch mehr oder weniger 3 Wahlen hier. 2, an denen wir anderthalb, an denen wir teilnehmen. Und mich würde jetzt doch interessieren, wie der Bufo da eingespannt ist. Seid ihr irgendwo vor Ort? Seid ihr in Wahlkampf eingebunden? Wie sieht's aus? Jein, also es ist irgendwie so ein bisschen Tradition, dass wir uns da nicht aufdrängen. Das heißt, wenn jemand uns gerne im Wahlkampf zur Unterstützung hätte, dann versuchen wir das selbstverständlich möglich zu machen. Ich bin am kommenden Wochenende für eine Wahlkampfveranstaltung in Rheinland-Pfalz. Wenn es weitere Veranstaltungen und Termine gibt, zu denen ich hinkommen soll, ja, immer gerne, zumindest wenn es machbar ist, bin ich da definitiv dabei. Ich weiß auch, dass Christoph das genauso macht und auch der Rest des Vorstands steht da gerne gewährt bei Fuß, wie man so schön sagt. Ja, Christoph war jetzt auch in Bavue, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist momentan in Sachen Hessen unterwegs, weil er ja auch in seinem eigenen Wahlkreis Dinge tun darf und ist eigentlich auch wirklich permanent auf Achse. Darf ich aber eine Nachfrage? Jo. Werdet ihr nicht angefordert? Also das fällt, also ich so empfinde das, ihr steht da Gewehr bei Fuß und fordern die euch jetzt hier nicht an? Bavü, oh. Dingsbums und so weiter? Also es gab in den letzten Wochen immer wieder Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit einem Wahlkampf standen, bei denen wir waren, Christoph sogar noch öfter als ich, weil er mehr Zeit dafür hat. Das heißt, es gibt durchaus Anfragen und wir machen das dann auch. Also ich war beispielsweise bei Stefan Borggräfe in Witten, als er dort Wahlkampf gemacht hat. Wie gesagt, ich bin am kommenden Wochenende in Rheinland-Pfalz. Ich hatte ursprünglich auch zugesagt, am Freitag vor dem Bundesparteitag bei einer Veranstaltung in Rheinland-Pfalz dabei zu sein. Allerdings musste ich den Termin wegen privater Verpflichtungen dann kurzfristig absagen. Aber ich glaube, das kommt vor, das ist sicherlich kein Thema. Aber ansonsten ja, also es gibt immer wieder Anfragen dafür und wir machen die Termine auch. So, jetzt frage ich mal kurz, Ernst, habe ich vorher irgendwo eine Wortmeldung von dir übersehen? Ich meinte, ich hätte nur eine gehabt und ich hätte die abgearbeitet. Ich höre dich nicht. Ja, das war, glaube ich, vorhin auch das Problem. Okay, ich kann jetzt eh kurz warten, weil aktuell habe ich keine Wortmeldung mehr auf der Liste. Dann schreib kurz in den Chat, Ernst, ja oder nein. Wie gesagt, ich habe echt nur eine gesehen. Ich habe es auch zweimal geschaut. Vielleicht kam die dann echt nicht an. Sorry. So, trotzdestonichts Wortmeldungen, Dinge? Ernst schreibt alles gut. Das ist gut. So, genau. Ich hätte selber noch eine ganz kleine kurze Frage in die Runde. Sind Unternehmer, also Mittelständler hier vor Ort? Ja. Ja. Ja. Ja. Nein. Okay, ich komme gerade nicht ganz mit. Falls einer von euch Interesse hat zum Thema Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen, themenpolitisch zu arbeiten, kontaktiert mich doch mal bitte auf irgendeinem Weg. Ich habe da letztens an etwas angefangen zu schreiben, mache das aber eher als jemand, der die Notwendigkeit sieht und weniger als jemand, der dem Thema sachfest ist. Deswegen fehlt mir da quasi, also der Wille ist da, die Expertise fehlt teilweise und ich brauche da sozusagen externe Meinungen. Das nur so, weil gerade habe ich niemanden übergangen damit und ich wollte es kurz gesagt haben. Tenso hat eine Wortmeldung. Dazu kann ich dir gerne mal die Förderrichtlinien oder die Wirtschaftspolitik, wie sich die Stadthalle Saale vorstellt, zukommen lassen. Das ist ein 100-seitiges Pamphlet, ja, wo es darum geht, wie man jetzt die fetten, dicken Konzerne hier am besten ansiedelt und ansonsten darauf hofft, dass die kleinen Deppen wie wir weiter die Gewerbesteuer zahlen. Ne? Also das, da können wir gerne mal einen gemeinsamen Schuss gegen die Stadt abgeben, weil ich soll mich auch dazu äußern. Geoffrey, also das, der Punkt ist dein Fokus. Also heißt ja mal KMU und so. Da muss man erstmal definieren, welche Gruppe man meint. Mittelständische Unternehmen, du, hier gibt's große Familienunternehmen, die machen ein paar Milliarden Umsatz, die gehören angeblich zum Mittelstand. Also das muss man erstmal ein bisschen trennen, muss man ein bisschen fokussieren, was du willst. Ich glaube, da kriegst du viel Expertise von den Leuten, die eben sehr, sehr lange Jahre schon selbstständig sind und eigentlich sich immer mit dem rumschlagen, was wir als kleine Unternehmen ansehen. Frag einfach. Gut, dann nehme ich dich mal mit in meine gedankliche Liste auf. Passt wunderbar. So, jetzt hat noch was, bevor ich hier weiter die Bundesvorstandssprechstunde kapere. Der Jürgen Weiler, also der Meckerkorb auf Twitter, lässt gerade anfragen, wann eigentlich die versprochenen Bombards ausgeliefert werden. Wollte ich nur mal anmerken. Die stecken noch im Weltraumaufzug. Wahrscheinlich, ja. Ja, wegen der Bombards. Also, Seko, ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber ich hätte die füttern sollen, oder? In den letzten 2 Jahren. Ja, ich suche den Verantwortlichen noch. Also, wenn du da jetzt nicht eine gute Ausrede hast, bist du fällig. Ja, ich habe noch eine Anregung. Okay, ja, gerne. Also, wir erleben ja gerade so eine Sternstunde, dass man politisch diskutiert. Das gab es mal früher, liebe Leute, das ist ein paar Jahre her. Daraus ist dieser dicke Engel überhaupt entstanden. Also es war nämlich immer, erinnert euch noch an die Bundesvorstandssitzung jede Woche, das war noch Telcos. Wählen Sie sich bitte auf den Telco-Server ein. Und das war doch mühselig für die Bundesvorstände, jede Woche aufzuschlagen. Also hat man die zweite Woche zum allgemeinen politischen Gespräch gemacht. Das ist auch immer ganz gut gelaufen. Daraus ist letztendlich die Idee des dicken Engels entstanden. Worauf ich hinaus will, ist, ich spüre einen gewissen Gesprächsbedarf, allgemein politisch moderierten Talk zu machen. Vielleicht wäre das ja mal eine Idee, das so, ja, sollen wir nicht übertreiben, einmal im Monat anzubieten. Wichtig ist, dass es moderiert ist, sonst ufert es aus. Vielleicht mit einer Themenvorgabe. Ich glaube, das tut uns vielleicht ganz gut. Ja, Bastian, hast völlig recht. Mach das. Bastian, du bist gemein. Du hast mir jetzt die Spannung für den morgigen Abend verdorben. Ah ja, okay. Das hatten wir schon mal, ne, das Ding. Ja, ja, und ich wollte es jetzt dann nochmal gesondert aufs Tapet bringen am Morgen, aber das mache ich jetzt auch nicht mehr um 21.59 Uhr an dieser Stelle, sondern ich teasere hiermit offiziell für die morgige Team Polgif-Sitzung um 20 Uhr. Wer wissen möchte, was es mit diesen kryptischen Austauschen auf sich hat, ist da herzlich willkommen. Gibt es jetzt noch eine letzte Rausschmeißerfrage? Ansonsten können wir an dieser Stelle die Bundesvorstandssprechstunde da wohl schließen, gut gewissens. Oh, ah, na, habe da, Christoph Grüner, ich hab's nicht vergessen. Ja, ich wollte nur noch dazu sagen, diese Diskussionen, die gibt's nach wie vor hier im Mumble, beinahe täglich. Es ist bloß immer eine Gruppe von 2, 3, 4, maximal 5 Leuten, weil einfach keiner da ist. Wenn Bedarf oder Interesse an Gespräch, Diskussion und so weiter besteht, kommt einfach ins Mumble. Da findet man öfters mal jemanden. Nee, so ist es eben nicht gemeint. Also so rein zufällige Dinge, unmoderiert, ohne gewissen Themen, Schwerpunkte, wird nicht funktionieren. Also das ist dann auch nett, dass wir miteinander geredet haben. Ich fände es ja schick, wenn man eben tatsächlich Politik-Talk macht. Das hieß früher, glaube ich, so auch Politik-Talk. Und das moderiert und dann eine gewisse irgendwie Themeneingrenzung hat. Und dann finden wir vielleicht Politisches noch ein bisschen mehr. Forum hieß das, Politisches, ja, Forum, genau. So hieß das. Ja, ja, sowas in der Art. Und dann haben wir dann vielleicht mal nicht 4, sondern 50. Und das wäre eine relevante Gruppe. Jo, so, habe ich jetzt halt keine Wortmeldung mehr übersehen? Gut, dann denke ich, schließe ich an dieser Stelle offiziell die Bundesvorstandssprechstunde am 29.02. Ich bitte dann darum, die Aufnahmen zu beenden und ich danke euch allen sehr für eine sehr angenehme, kurzweilige Sitzung. Gerne. Ich freue mich, hoffe drauf, dass wir dann nächste Woche genauso weitermachen. Und damit euch einen schönen Abend. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.